weil die anderen doch schreien. Ich knall mir lieber einen rein. Doch im Pilz, auf dem Mist. Meine Mitfrau Pilz. Und treiben wir es noch so doll, wir kriegen den Kanal nicht voll. Egal, wird schon lecker sein. Am liebsten trink ich Bier. Wenn's sein muss, auch her. Noch ein Pilz, auf die Mist. Meine Mitfrau Pilz. Und treiben wir es noch so doll, wir kriegen den Kanal nicht voll. Kanal nicht voll!